Nachdem er das gesagt hatte, verstummte er verwirrt und erbleichte. Wieder durchzog eine kurze, schreckliche Empfindung von toter Kälte seine Seele. Wieder wurde es ihm plötzlich vollkommen klar, dass er soeben eine furchtbare Lüge gesagt hatte, dass er sich nie mehr werde aussprechen können, dass er nie mehr, niemals und mit niemandem überhaupt sich werde aussprechen können. Der Eindruck dieses qualvollen Gedankens war so stark, dass er auf einen Moment sich fast vergaß, von seinem Platz aufstand und ohne jemand anzublicken aus dem Zimmer gehen wollte. »Was hast du?« rief Rasumichin und fasste ihn am Arm. Da setzte er sich wieder hin und begann sich schweigend umzusehen. Alle blickten ihn befremdet an. »Ja, warum seid ihr alle so langweilig?« rief er plötzlich ganz unerwartet. »Sag doch was! Warum sitzen wir so herum? Nun, so redet doch! Wollen wir uns unterhalten? Sind zusammengekommen und schweigen. Redet doch was!« »Gott sei Dank! Ich dachte schon, mit ihm geschieht irgendetwas wie gestern«, sagte Pulcheria Alexandrowna und bekreuzigte sich. »Was hast du nur, Rodja?« fragte Avdotja Romanowna misstrauisch. »Nichts. Ich denke gerade an etwas Komisches«, antwortete er und lachte plötzlich. »Nun, wenn es etwas Komisches ist, dann ist es gut. Ich dachte beinahe auch«, sagte Sosimow und erhob sich. »Ich muss jetzt gehen. Ich komme noch einmal her. Vielleicht treffe ich Sie ja noch an.« Er verabschiedete sich und ging hinaus. »Was für ein prächtiger Mensch«, bemerkte Pulcheria Alexandrowna. »Ja, er ist prächtig, ausgezeichnet, gebildet, klug«, sagte plötzlich Raskolnikow schnell und mit einer an ihm nicht gewohnten Lebhaftigkeit. »Ich erinnere mich nicht, dass ich ihn vor meiner Krankheit getroffen hätte, und doch ist mir, als hätte ich ihn schon irgendwo getroffen. Dieser da ist auch ein guter Mensch«, er wies mit dem Kopf auf Rasumichin. »Gefällt er dir, Dunja?« fragte er sie und lachte plötzlich, ohne dass man wusste, warum. »Sehr«, antwortete Dunja. »Wie gemein du bist«, sagte Rasumichin furchtbar verlegen und errötend und stand vom Stuhl auf. Pulcheria Alexandrowna lächelte ein wenig und Raskolnikow lachte auf. »Wohin willst du denn?« »Ich muss auch gehen.« »Du musst gar nicht. Du bleibst hier. Sosimow ist fortgegangen und da glaubst du, du müsstest auch gehen. Nein, bleib. Wie viel Uhr ist es? Schon 12? Was für eine hübsche Uhr du hast, Dunja. Ja, warum schweigt ihr wieder? Bloß ich allein rede die ganze Zeit.